Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 33, 2010 und der Untertitel Dum, Dum, Dum, Dum, Dum. Ja, und zum Untertitel möchte ich jetzt gar nichts weiter erklären, außer dass ihr vielleicht euch mal die South Park Folge 712 anschaut. Link dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da wird alles erklärt. Die Themen diese Woche sind, sagen wir mal, ein bisschen lokaler als allgemein, weil ich denke, es ist momentan bei uns genug Trubel. Da braucht man nicht über einen großen Teich zu gucken. Also da hat man diese Woche genug Material bei uns gefunden. Ja, und zum Beispiel war sehr, sehr interessant die Videosperren und das Verhalten der GVU. Falls es tatsächlich noch jemand gibt, der das nicht mitbekommen hat, dann ist es gut so, weil dafür ist die Wochensicht da. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass 5 Videos gesperrt wurden von Mario Sixtus und Alexander Lehmann. Und zwar auf dem Portal Vimeo. Vimeo hat also diese, oder eigentlich nicht Vimeo, sondern eben OBSEC hat diese Videos gelöscht. Und ja, was soll man sagen? Jetzt hat es natürlich das Aufsehen erregt, weil Mario Sixtus und Alexander Lehmann natürlich die Rechte haben. Aber eben die GVU beziehungsweise OBSEC, das ist eben nicht ganz klar, komme ich gleich nochmal dazu, diese Videos wegen Verstoßes gegen die Rechte der Urheber löschen ließen. Ja, und klar, hat dann natürlich der Herr Sixtus, ja, daraufhin die GVU und deren technischen Dienstleister OBSEC eben dann abmahnen lassen, ja, durch den Rechtsanwalt Udo Vedder. Hey, woher kenne ich den Namen? Weiß jetzt nicht genau, egal. Und ja, was soll ich sagen? Die GVU hat sich jetzt bei den beiden Rechteinhabern für ihren Fehler entschuldigt. Und OBSEC ebenfalls nochmal bei diesen Herren sich entschuldigt. Allerdings, es ist nicht mehr ganz klar, wer hat jetzt eigentlich Verantwortung. Hat OBSEC falsch gelöscht? Hat die GVU den falschen Auftrag gegeben? Die GVU weist hier die Verantwortung von sich. Ja, und naja, Mario Sixtus hat dann eben in seinem Blog angekündigt, den Rechtsstreit eben damit beenden zu wollen. Die Videos sind wieder online, so wie ich das gesehen habe. Und weil es von dieser Seite her schwer zu beweisen wäre, wer jetzt tatsächlich schuldig gewesen ist. In der Tat ist es aber ein trauriger Vorgang. Ja, und man muss schon sagen, was für Interesse arbeiten da diese Firmen überhaupt? Ja, Firmen, weiß ich nicht, ob man GVU und OBSEC als Firmen bezeichnen kann, aber sagen wir mal, diese Kontrollorgane, ja, wie, nach was für Kriterien arbeiten die eigentlich? Ich meine, wenn man hier Daten oder Videos löscht und man ist selbst der Rechteinhaber, was soll denn das? Also ich verstehe es nicht ganz, ich kann es noch nicht ganz nachvollziehen, was da jetzt der ausschlaggebende Grund war, wer das veranlasst hat oder ob da einfach mal so ins Blaue gelöscht wird, wenn vielleicht irgendeine Aussage gemacht wird, die einem nicht passt, was hier allerdings bei den Videos offenbar nicht der Fall war. Es ist jedenfalls nie angesprochen worden von den Beteiligten, dass da irgendwie was Kritisches angesprochen würde, also reine Spekulation. Sitzt da einer, der hat ein bisschen zu viel getrunken und löscht dann wahllos Videos, oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass zum Beispiel Portale wie Vimeo hier Firmen wie OBSEC oder Organisationen wie OBSEC eben keinen Zugriff mehr auf die Daten gewähren lassen sollten, sondern eben die Löschung selbst in die Hand nehmen und dann eben auch kritisch die Löschung hinterfragen und nur dann, wenn auch tatsächlich rechtlich was vorliegt und nicht einfach so auf ins Blaue hinaus. Also da muss, das finde ich eigentlich schade, dass da hier bei der ganzen Diskussion das nicht aufgetaucht ist. Da muss ich eigentlich Vimeo auch mal eine ganz klare Watsche verpassen. Ja, was soll das eigentlich, wenn man in dieser Plattform Videos einstellen kann, die man selbst produziert hat, und die würden dann einfach so gelöscht, ohne dass Vimeo auch nur den geringsten Rückhalt, den Anflug von Rückgrat zeigt, hier zu sagen, nö, wir löschen nicht einfach Videos, die bei uns hochgestellt werden, nur weil irgendeiner denkt, es wäre korrekt, sondern das muss ja erstmal nachgewiesen werden, dass hier eine Urheberrechtsverletzung stattgefunden hat. Ja. So sehe ich die Sache. Ansonsten bin ich wohl mit meinem Rechtsverständnis komplett auf dem falschen Dampfer, weil ich habe immer gedacht, jeder gilt so lange als unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist, dass man hier einfach Videos löscht, ohne dass bewiesen ist, dass überhaupt Rechte verletzt wurden. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Ja, also dann können wir das Internet gleich dicht machen und wir werden dann einfach nur noch diese Sachen veröffentlichen, die dann durch irgendwelche Kontrollorgane abgesegnet sind. Dann haben wir eben kein freies Internet mehr, sondern nur noch das Bundesnetz für Disziplin und Ordnung. Ja. Gut, wie gesagt, Mario Sixtus will es damit bewenden lassen. Die Frage bleibt dann natürlich offen, wer ist hier schuld? Warum lässt Vimeo so einfach Videos von seiner Plattform löschen? Und das zeigt auch ganz klar, dass man dann auch vielleicht mal überlegen sollte, ob man eben nicht die großen, viel gescholtenen Plattformen nutzen will, die da eben nicht so einfach hingehen und einfach alles auf Verdacht löschen, sondern es auch mal drauf ankommen lassen und dann eben auch mal selbst sogar für die Inhalte vor Gericht ziehen gegen Firmen. Möchte jetzt gar nicht anführen, wer das war, aber ja, ein paar haben da schon gewaltig auf den Senkel bekommen, deswegen, und sie da, es geht doch, ne? Tja, die Telekom, die hat's auch gut erwischt, diese Woche, denn die muss bei ungewöhnlich hoher Rechnung jetzt vorher darauf hinweisen, ja, dass möglicherweise hier eine unverhältnismäßig hohe oder, eine Rechnung anliegt, die eben außergewöhnlich hoch ist. Zum Beispiel jemand, der immer nur 100 Euro Telefonrechnung hat. Boah, das wäre aber viel. Ne? Gut. 100 Euro Telefonrechnung hat und der hat auf einmal 5.000 Euro und da muss eben jetzt die Telekom vorher, bevor sie das Geld einzieht, darauf hinweisen, hoppla, hier die Rechnung ist zu hoch eigentlich. So ist es jedenfalls geschehen bei jemand. Da hat die Telekom mal glatt 5.756 Euro in Rechnung gestellt und dann auch teilweise vom Konto abgebucht. Was das allerdings bedeutet, teilweise weiß ich auch nicht. Naja, egal. Der Schaden ist halt dann ja beim Kunden sehr immens geworden, denn ich kann mir vorstellen, da gibt es Schwierigkeiten damit in Rechnungen. Ja, und jetzt muss eben die Kosten von 5.300 Euro an die Kundin zurückerstattet werden. Ja, 460 Euro muss die Kundin allerdings selbst tragen, weil das Gericht immerhin eine Mitschuld wegen nachlässigen Verhaltens nachweisen konnte oder sehen konnte. Aber das zeigt eigentlich ganz klar, dass die Telekom jetzt ein Problem hat. Also wenn die Leute jetzt außergewöhnlich hohe Rechnungen haben, dann darf die Telekom die nicht mehr einfach so einziehen, sondern sie muss erstmal darauf hinweisen. Und wie das dann allerdings aussieht, ich meine, die Kundin hat jetzt das Geld zurückerstattet bekommen. Es ging da um eine fehlerhafte Einstellung eines DSL-Routers, der neu geliefert wurde oder neu installiert wurde. Und die anscheinend wurden da die falschen Zugangsdaten eingegeben. Das passiert leider etwas öfter. Ja, wenn da so Vertragswechsel stattfindet und dann kriegt man neue Daten. Ja, und das sind eben noch zum Beispiel, also das war jetzt hier glaube ich nicht in dem Fall so, aber das war auch schon mal im CT-Magazin angesprochen worden, dass dann eben Leute neue Daten eingetragen haben oder eben nicht die neuen Daten eingetragen haben. Die alten waren noch in dem Router gespeichert und diese alten Zugänge wurden dann eben nicht mehr mit einer Flatrate versehen, sondern die wurden dann zum Beispiel im Minutentakt abgerechnet oder nach Bandbreite oder nach Verbrauch. Ja, und dann läppert sich das ruckzuck zusammen. Router ist 24 Stunden online, zack, das wird teuer. Und es ist alles ein bisschen, ein bisschen undurchsichtig, was da passiert. Und vielleicht ist das auch mal ein guter Wink mit dem Zaunpfahl vom Gericht an die Telekom. Hier gestaltet eure Zugänge mal so, dass der Kunde einfach konsumieren kann, aber nicht eben sich groß um Sachen kümmern muss. Gut, für den Verbraucher ist das erstmal eine gute Sache, für die Telekom weniger. Aber man muss auch klar sagen, es hat einen negativen Aspekt. Es hat irgendwie, hat das so ein negativer Touch. Denn immerhin, die Firmen müssen das Denken der Kunden praktisch dann mit übernehmen. Ja, und die Kunden hören dann ganz damit auf, machen nur noch Mist und die Firmen haben natürlich dann riesen Unkosten. Dieses Urteil kann durchaus noch der Telekom teuer zu stehen kommen. Das Urteil ist übrigens rechtskräftig. Ja, und damit gibt es eben Probleme. Aber nicht nur für die Telekom. Sicherlich kann das auch auf andere Firmen übertragen werden. Wie gesagt, auf der einen Seite für den Kunden gut. Er muss nicht mehr fürchten, am Monatsende, wenn er die Rechnung kriegt, zusammenzubrechen, ja, sondern er wird rechtzeitig oder muss rechtzeitig vorher informiert werden, hallo, da stimmt was nicht, ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber, tja, das kann natürlich auch dazu führen, dass die Kunden jetzt überhaupt gar nicht mehr auf irgendetwas aufpassen, ja, irgendetwas gerade machen und dann, boah, fertig, was soll's. Und ja, letztendlich müssten dann die Dienste wohl wieder teurer werden. Und das wollen wir auch nicht, oder? So, dann, oh, noch was ganz Kurioses, ja. Da habe ich mich ja so richtig wieder reingesteigert, ja. Es wird ja diskutiert, ob ein Google Street View Gesetz verabschiedet wird, sozusagen, ja. Und ist ja jetzt eigentlich nichts mehr Neues, aber diese Ilse Aigner, diese Datenschutzbeauftragte der CSU, die wird langsam zum Feind der Demokratie, habe ich so das Gefühl. Ja? Also so kommt es mir persönlich jedenfalls vor, denn wer ernsthaft, ja, so heiße jedenfalls, ein Gesamtkonzept zur Regulierung des Internets ankündigt, da muss ich mich fragen, hallo? Ich möchte keine Gesamtregulierung des Internets, ja. Was soll denn das? Ich will auch keine Regulierung von Google Street View haben. Aber ich kann es mal einfach verdeutlichen, auch wenn ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Gebäude. Gebäude steht in der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist öffentlich zugänglich. So, Internet ist Teil der Öffentlichkeit. Also muss dieser Bereich der Öffentlichkeit auch zugänglich sein im Internet. Jedenfalls darf es nicht verboten sein. Und jetzt wird hier den Hauseigentümern die Möglichkeit gegeben, ja, Hauseigentümer oder Mieter, zu sagen, ja, hier meine Hauswand darf nicht ins Internet. Das ist unglaublich. Ich hoffe, dass sich da irgendwann auch das BVG damit beschäftigen muss, das Bundesverfassungsgericht, denn eins ist klar, Wie hier jetzt noch dann Fotografen arbeiten sollen, das ist mir schleierhaft. Heutzutage landen die Bilder im Internet. Das ist ganz egal, ob das professionelle Fotografen sind, die versuchen, diese Bilder im Internet zu verkaufen, oder ob das Hobbyfotografen sind, die eigentlich, ja, das aus den unterschiedlichsten Gründen machen. Wie auch immer, wenn wir jetzt für jedes Gebäude eine ja, Genehmigung einholen müssen bei dem Hausbesitzer oder sonst irgendwas, oder diese, ja, irgendwie, wie soll das überhaupt geschehen? Retuschiert werden müssen, rausgerechnet werden müssen, oder was? Das ist ja unglaublich. Dann können wir gleich unsere Freiheit auf den Komposthaufen werfen. Ja. Ich weiß nicht, was dann davon noch übrig ist, wenn ich mich im öffentlichen, freien Raum nicht mehr so bewegen kann und nicht mehr zum Beispiel fotografieren kann und so weiter. Es ist bisher war es auch so, und das war auch ein wichtiger Teil von der Fotografie, dass wenn zum Beispiel, wenn man etwas fotografiert hat, ja, sagen wir mal jetzt ein Gebäude, und vor dem Gebäude liefen halt Menschen durch, aber man hat das Gebäude als Hauptziel eben im Foto gehabt, dann war es eben nicht schlimm beziehungsweise nicht verboten, dass diese Leute in diesem Bild waren, und die Gesichter mussten auch nicht geschwärzt werden oder rausretuschiert werden oder sonst irgendwas. Ja, das war legal. Bis jetzt ist es auch noch legal, wie ich das sehe. Nur, wenn jetzt solche Gesetze auf den Markt kommen, auf den Markt kommen, das hört sich schon an wie eine Ware, also vielleicht gar nicht so falsch. Also wenn die aktiv werden, dann können wir das alles vergessen. Dann gehört die Fotografie eines öffentlichen Gebäudes bald der Vergangenheit an. Oder wir müssen dann halt hier wirklich Genehmigungen einholen, und das ist natürlich ein Rieseneingriff in die ja, freiheitliche Entfaltung auch von Leuten, Fotografen, Touristen und so weiter und so weiter. Das ist eine riesige Unsicherheit, ja. In diesem Rechtsgefüge, wenn ich dann meine ja, Fotos aus Berlin, oh, schön reinstellen ins Internet, und muss dann fürchten, irgendwie abgemahnt zu werden, weil irgend so ein, weil ich fast Kraftausdrücke benutzt, ja, weil irgend so ein Mensch da denkt, es ist ein Weltuntergang, wenn seine ja, Hausfassade im Internet zu sehen ist. Also ich meine, ach, das regt mich alles irgendwie total auf. Ja. Flickr und Picasa in Deutschland, ja, sind dann bald illegal, ne? Oder unbenutzbar. Dann haben wir nur noch retuschierte Bilder. Dann macht man ein Bild von der Straße. Ja, muss man die Häuser müssen rausretuschiert werden oder eben unkenntlich gemacht werden. Ja, die Leute müssen unkenntlich gemacht werden. Ja, sag ich, was man da noch sieht, ist vielleicht ein Zebrastreifen. Ne? Die Autos muss ich die Nummernschilder wegretuschieren. Sowieso. Ja. Die Fahrer innen drin auch. Ja, am besten, ich mache das ganze Bild dann weg. Fertig. Ja. Ende der Freiheit, Ende des freien Internets, Ende der Freiheit des Bildes. Ja. Und die ist eigentlich im Grundgesetz ja garantiert. Dort steht nämlich drin, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Also. Und ich weiß nicht, wohin das jetzt führt. Google lehnt jedenfalls das Street View Gesetz vehement ab. Und nicht nur Google lehnt es ab, weil es eben ein riesiger Eingriff wäre. Ich meine, das ist zwar super, super schön, populistisch, bringt bestimmt wieder ein paar Wählerstimmen von so ein paar Unterschichtsleuten, die jetzt da verschiedene Boulevardblätter lesen, ja, und dann sagen, oh ja, böse Google, macht sie fertig, ja, und dann gibt's vielleicht wieder ein paar Stimmen mehr. Ja, also Populismus. Wie besser kann es gar nicht mehr sein. Ja, also das ist unglaublich, dass sie nicht noch ein paar, was ist ein paar so ein paar Hühnchen oder so nehmen und schlachten, und das Blut spritzt raus, so um zu verdeutlichen, wie schlimm es ist, ja, eine Hauswand zu fotografieren. Das ist noch alles. Ja. Naja, okay. So, aber ganz klar, Die Politik rotiert, die Bevölkerung ist übrigens gespalten, ja, es steht 52 zu 48 Prozent, momentan gegen Street View, ja klar, aber bei dieser schlimmen Propaganda gegen Google in Deutschland ist das ja auch kein Wunder. Und naja, ich sag mal, am besten fällt mir dazu ein der Spruch oder das Zitat von Albert Einstein. Der hat nämlich gesagt, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und weil wir schon bei Einstein sind, habe ich da noch was hervorgetan die Woche über. Gab es auch eine Diskussion darüber. Und zwar Einstein at Home Anwender haben einen Pulsar entdeckt. Ja, und für viele wird das jetzt einfach was Pulsar und das ist mir sowas von egal, ja. Und das ist auch keine Marke oder so, das ist keine Uhrenmarke. Nein. Sondern das ist tatsächlich zum Projekt Einstein at Home. Da werden verschiedene Himmelsbereiche gescannt von einem Radioteleskop, zum Beispiel seit 2009 die Daten des Radioteleskops Arecibo, und die werden dann zum Berechnen an die Teilnehmer gesendet. Und diese Teilnehmer, das ist eine relativ große Gemeinde, und die nutzen einfach die freie Rechenzeit ihres Computers, um solche Pakete zu berechnen. Das ist auch sehr, sehr hilfreich, denn diese Projekte brauchen sehr, sehr viel Rechenzeit und die Institute haben nur sehr begrenzte Rechenzeit zur Verfügung, für manche Projekte auch gar keine Rechenzeit zur Verfügung, und dann springen eben diese Freiwilligen ein und machen das Projekt erst möglich. Und jetzt wurde eben anhand von diesen Daten ein Pulsar entdeckt, der Pulsar PSR J2007 plus 2722. Und die Glücklichen waren eben Daniel Gebhardt von der Uni Mainz und Helen Colvin aus Ames, Iowa in den USA. Und in ihren Datenpaketen, die sie berechnet haben, waren eben diese Informationen drin. Es ist natürlich klar, solch eine Meldung sucht natürlich auch nach Publicity. Ja, das ist ganz klar. Man will diese Projekte auch mal wieder ins Gedächtnis rufen. Ich hatte es tatsächlich auch schon vergessen, Einstein at Home. Ich habe auch für Einstein at Home schon Pakete berechnet. Auch für SETI at Home, viele Pakete für SETI at Home. Aber irgendwie tritt das natürlich nach einer Zeit dann auch in den Hintergrund und verschwindet dann, wenn es ist ja auch sowas, das läuft ja auch im Hintergrund und man denkt da einfach nicht mehr dran, und wenn man das neue System wechselt, dann will man es eben auf ein neues System wechseln, dann will man es eben auch nicht irgendwie gleich installieren oder man denkt nicht dran und so weiter und so weiter. Es gibt da so eine Boing-Plattform, nennt die sich. Die gibt es eigentlich für fast alle Systeme. Und ja, da ist es dann eben möglich, Pakete gezielt zu berechnen oder eben als Hintergrund. Das bekannteste Beispiel dürfte ja SETI at Home sein, mit dem Bildschirmschoner, der, wenn er eben anläuft, dann statt einfach nur den Bildschirm zu schonen, zu schwarz zu machen, eben die anfängt, die Daten zu berechnen, die er sich geholt hat vorher schon. Und wenn er fertig ist, dann schickt er die Daten per Internet wieder an dieses Projekt und dort werden die eingegangenen Daten eben weiterverarbeitet. Ja, wie gesagt, das sind Berechnungen, die wären ohne diese Riesengemeinde von Mitrechnern sozusagen gar nicht mehr möglich. Ja, denn es ist eine Datenflut, die da anfällt, wie ich schon gesagt habe, die Institute haben immer weniger Rechenzeit zur Verfügung und müssen auch sehr viel natürlich Prioritäten setzen. Ja. wenn ein eiliges Projekt oder ein Projekt, das eben in der Öffentlichkeit ja, interessanter ist, dann könnte es eben sein, dass durch diesen Druck, diesen öffentlichen Druck, zum Beispiel ein Projekt bevorzugt wird. Und das wird natürlich gemacht, müssen die auch machen, ganz klar. Und dann ist nicht mehr genug Rechenzeit vorhanden für das andere Projekt. Und das kann eben auch so weit gehen, das geht auch so weit, dass eben einige Projekte überhaupt nicht möglich wären. Es gibt auf der Boeing-Plattform jede Menge Projekte, also nicht nur hier dieses Einstein at Home macht ja durch die Berechnung von Gravitationswellen oder durch die Suche nach Gravitationswellen die verschiedensten, ja, ich will nicht sagen die verschiedensten Entdeckungen, aber die verschiedensten Möglichkeiten auf, um eben Sachen zu erklären und das allgemeine Verständnis von der Wirkung der Gravitation zu verbessern und auch eben solche Sachen, die da ja dann praktisch anfallen, ja, und passieren. Und die sind schon wichtig für die Astronomie und für viele andere Bereiche. Das lässt sich immer nicht ganz so klar sehen, weil das so abstrakt ist und man denkt, ja, das bringt nichts, davon kriege ich auch keinen Salat auf den Teller. Aber in Wirklichkeit ist es dann halt doch eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die auch getan werden muss. Und deswegen finde ich es auch sehr gut, dass solche Projekte mit der Unterstützung einer Community dann arbeiten können, wo die Community natürlich auch selbst entscheiden kann, an welchem Projekt sie mitarbeiten. Denn City at Home, Einstein at Home, okay, das sind aber bei weitem nicht alle. Es gibt LHC at Home, wo man zum Beispiel auch mithelfen kann, Ergebnisse vom Large Hadron Collider mitzurechnen, weil auch sogar dieses große Projekt leidet unter akuter Kapazitäts oder ja, unter akutem Kapazitätsmangel, so ist ein Wort. Denn die Datenmengen sind eben immens. Es ist unfassbar, was dort für Datenmengen anfallen. Und selbst die schnellsten Großcomputer, die dort arbeiten können, die Datenflut nicht alleine bewältigen, beziehungsweise würden sehr, sehr, sehr lange brauchen. Es braucht auch sehr lange, trotz dem Mitrechnen von so vielen Computern, aber man hat trotzdem eine unglaubliche Rechenleistung dann hinter sich und es geht wesentlich schneller, als wie wenn man das mit ein, zwei Großrechnern machen würde. Ja, es ist auch. Es sind auch noch weitere Projekte dort. Da muss man einfach mal schauen auf dieser Boeing-Plattform. Und da ist eigentlich für fast jedes Interessengebiet, was dabei ist, sei es jetzt molekulare Berechnungen, Astronomie, SETI eben und so weiter und so weiter. Also jede Menge Sachen, bei denen man mitmachen kann mit seiner brachliegenden Rechenzeit im Computer. Allerdings. Das muss ich auch sagen, ganz klar. Und da wurde auch öfters schon mal Kritik geäußert. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man muss sich klar machen, dass natürlich diese Berechnung vom Computer auch nicht nur einfach nur Rechenzeit verbraucht, sondern Strom verbraucht. Ja, das kann man, wenn man so ein Stromdurchgangsmessgerät hat. Ja, bei dem man sehen kann, gibt es schon bei vielen Elektronikgeschäften ganz, ganz günstig. Da kann man sehen, wie viel Watt verbraucht wird. Ja, und da kann man ganz deutlich sehen, wie viel Watt im Leerlauf des Computers verbraucht wird und wie viel Watt verbraucht wird, wenn er auf Volllast rechnet. Und ich kann euch versichern, wenn ihr so ein Projekt hier nehmt und dann Pakete berechnen lässt, dann wird auf jeden Fall euer Rechner bis an die Grenzen der Leistungsfähigkeit getrieben, weil es eben so komplizierte Daten sind. Und er wird auch nie ein Ende finden, weil immer wieder neue Daten anliegen. Natürlich, selbst der Vergleich Leerlauf zu Volllast ist nicht ganz korrekt, denn man könnte ja auch in der Zeit, in der man den Computer nicht braucht, den Computer ausschalten und der Verbraucher fast kein Strom. Ja? Und wenn man eine Steckdoseleiste anschließt, dann verbraucht er tatsächlich überhaupt keinen Strom in dieser Zeit. Und demgegenüber steht halt natürlich der maximale Stromverbrauch bei Volllast, wenn man solche Pakete berechnet. Also das sollte man mit in seine Überlegungen einfließen lassen. Deswegen würde ich mal sagen, ist es besonders dort sinnvoll, ja, solche Pakete zu berechnen bei Computersystemen, die sowieso laufen. Ja, also beispielsweise oft auch in Firmen oder zum Beispiel auf dem Home-Server. Da ist es dann sehr gut, sehr vernünftig. Da kann der Home-Server praktisch im Hintergrund diese Pakete berechnen. Man kann das so einstellen, dass die Priorität dieser Anwendung etwas niedriger ist und dann braucht man keine Angst zu haben, dass irgendwie Rechenzeit verloren geht, wenn man zum Beispiel dann einen Film ja, direkt zum Beispiel zu seiner Multimedia-Anlage schickt und der wird dann umgerechnet in Echtzeit, dass dann eben diese Rechenzeit verloren geht. Nein, das braucht man also keine Angst zu haben. Wenn also wirklich ein Rechner an sein muss, weil man diese Pakete berechnet, ist es ja auf jeden Fall überlegenswert, ob man das machen soll oder nicht. Ja. Das habe ich so schön über diese ja, über diese Sachen hier gesprochen und wie schön das ist, hier mal so mitzuberechnen, ja, und überhaupt, und dann sage ich dann gleich hinterher, ja, aber dass es dann doch eben wegen dem Stromverbrauch vielleicht nicht ganz so gut ist. Ja. Aber das muss man eben dann selbst abschätzen, ob das wichtig ist. So Projekte, wie ich zum Beispiel sage, Einstein at Home ist sicherlich also ein Dienst, den man leistet. Und da kann man sicherlich ein paar Watt mehr Strom verbrauchen dürfen. Ja. Und wie gesagt, wenn der Rechner dann eh an ist bei so einem Server und das am Server läuft und es läuft wirklich überall, das kann man schön alles schön einrichten, dann ist es eine gute Sache, würde ich mal sagen. Ja. Gut. So, jetzt war's das im Prinzip. Irgendwas wollte ich noch loswerden. Ja, also nochmal zu dieser South Park-Folge. Ich habe den Link in der Beschreibung drin. Schaut's euch mal an. Vielleicht werdet ihr ja so eine Linie in diesem Podcast darin entdecken, weil wir hatten ja schon mal sowas, ne? So mal die Sachen mit der Content-Industrie, ja, da werden Sachen gelöscht. Dumm, ne? Telekom muss bei ungewöhnlich hoher Rechnung vorher hinweisen, ja, jetzt weiß man nicht, wer dumm ist oder für wen das dumm ist. Ja. Ja, mit dem Street View Gesetz habe ich ja schon gesagt, ne? Albert Einstein schon zitiert. Sehr dumm. Und naja. Also, guckt euch mal an und schaut euch die Folge ganz an. Auch wenn ihr keine South Park-Fans seid, das ist eine sautief hintergründige Sendung. Ein. Gut, das war's. Pulsare haben wir abgegrast. Google war wieder vertreten. Und damit muss ich jetzt hier mal meinen Jingle hier starten. Uiuiui, jetzt habe ich fast meinen Jingle vergessen. Ne? Ah, da ist er. So, das war's dann wieder von der Rios Wochensicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, dass ihr nächste Woche wieder reinhört. Mich schon vielleicht schon wieder ein bisschen fitter. Irgendwie habe ich heute so auf Beruhigungsmittel gewirkt. Ne? Ich habe aber keine genommen. Also halt die Ohren steif, bleibt gesund und bis denn. Tschüss.